Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Montagnacht, freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft mich an. Unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111. Es geht gleich los mit Annette. Und Annette ist 35 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Annette. Ich wollte zu dem Thema am Donnerstag noch was sagen, ja. Schattenseiten in der Prostitution. Ja, ja. Ich finde, da gibt es keine Schattenseiten. Es gibt keine? Nein, ich arbeite seit einem halben Jahr in diesem Gewerbe und ich werde ja nicht dazu gezwungen, da zu arbeiten. Mhm. Und also du meinst, wenn man das freiwillig macht, wirklich überzeugt macht, gibt es auch keine Schattenseite? Ja, weil das ist der einzige Beruf oder Art, sehr schnell Geld zu verdienen. Mhm. Gibt es denn überhaupt nichts? Ich meine, das ist eine harte Aussage. Es gibt keine Schattenseite. Es gibt ja beinahe in jedem Beruf. Ja, klar gibt es in jedem Beruf Schattenseiten, aber dafür bekomme ich sehr viel Geld von diesen Männern. Ja. Und dafür muss ich das halt auch in Kauf nehmen. Mhm. Ich gehe ja nicht, oder der kommt ja nicht dahin und will sich mit mir unterhalten. Der möchte Sex mit mir haben. Ja. Und dafür bin ich da und er zahlt ordentlich. Du sagst, dafür kriege ich ja auch sehr viel Geld. Ja. Wofür? Also welches ist es denn, was du sagen würdest, das ist negativ in der Prostitution für mich? Also das einzig Negative ist vielleicht, dass ich es nicht erzählen kann, dass ich da arbeite. Mhm. Das ist bei dir so. Du lebst ganz geheim mit diesem Beruf. Ja, ich arbeite normal. Und das mache ich dann noch nebenher, um Geld zu verdienen. Ach so, also quasi ein Doppelleben führst du. Ja. Mhm. Auch mit Beziehung? Und ich habe seit kurzem eine Beziehung. Und das, was heißt Schattenseiten? Ich müsste mich halt entscheiden, entweder bin ich ehrlich zu ihm und dann verliere ich ihn. Mhm. Oder ich höre dann auf zu arbeiten. Also das heißt, du hast es ihm bisher noch nicht erzählt? Nein. Mhm. Mhm. Wie sind deine Planungen? Wann wirst du es ihm erzählen? Ich muss sagen, er ist verheiratet. Mhm. Das gibt mir dann noch ein ganz klein bisschen Freiraum. Ja, entweder höre ich auf und sage es ihm überhaupt nicht oder ich beende die Beziehung und mache in diesem Beruf oder weiter. Warst du denn, seitdem du dieses Doppelleben führst, warst du die ganze Zeit solo? Ja. Ja. Das schon. Wie bist du damals da reingekommen in die Prostitution? In diese Hobby-Prostitution, ne, kann man ja sagen, wenn du nebenher einen normalen Beruf hast. Was machst du im normalen Leben? Ich arbeite im Büro. In einem Büro, müssen wir nicht näher erklären. Nein. Also was Grundsolides. Ja, Grundsolides, ja. So, wie bist du dann in Kontakt zu diesem Rotlicht-Milieu gekommen, wie man so sagt? Ich habe mich von meinem Mann vor 2 Jahren getrennt und der hat mir einen Riesenschuldenberg hinterlassen und mir die Gläubiger fast die Türe eingerannt haben und sonstiges und ich mir überlegt habe, wie komme ich jetzt auf einigermaßen legale Art zu ganz viel Geld. Wie hoch waren die Schulden? 30.000 Euro. 30.000 Euro. Also war das Geld das Ausschlaggebende, ja, du klar. Sagtest, ich will da rein. Ja. Du hast vorher mit diesem Metier überhaupt nichts zu tun gehabt? Nein. Gänzlich ein unbeschriebenes Blatt diesbezüglich. Ja. Warst du denn am Anfang auch so locker, wie du es gerade geschildert hast? Okay, ich kann das so als Job sehen, ich kann es für mich einordnen. War es am Anfang so leicht? Also die ersten 1-2 Gäste waren schwierig gewesen. Die waren aber auch furchtbar nett. Ich muss sagen, ich habe fast nur furchtbar nette Gäste. Hast du Glück? Die, wo mir mittlerweile dann auch Weihnachtsgeschenke vorbeibringen. Mhm. Und also muss sagen, ja, ich habe es eigentlich gut. Kannst du denn für dich, und das haben wir ja oft gehört in der Sendung, deine Sexualität, deine private Sexualität, auch deine privaten sexuellen Bedürfnisse klar abtrennen von dem, was du dann in dem Beruf, in dem Job als Hure machst? Ja. Das geht. Mhm. Wie oft bist du überhaupt im Einsatz, wenn du das nur nebenher machst? 5-mal die Woche. 5-mal die Woche? Mhm. Das heißt, so quasi jeden Abend? Ja, jeden Abend oder jeden Morgen. Vor der Arbeit noch? Ich arbeite im Büro auch zu unterschiedlichen Zeiten und dann bin ich entweder morgens in dem Haus. Gleitzeit nennt man das dann. Ja, so in etwa. Ist das heute auch schon? Ja. Gerade eben oder heute Morgen? Nee, ich war heute Abend. Heute Abend. Wie machst du das? Besuchst du? Machst du Hausbesuche? Nein, ich arbeite in einem Privathaus. In einem Club quasi. Ja. Ja. Und das sind auch ganz nette Mädels. Und die sind alle verheiratet, komischerweise. Ja. Was sagst du denn zu Frauen? Ich meine, die muss man ja auch ernst nehmen, die mir erzählt haben, ich mache das, aber letztendlich weiß ich, dass es schon einen Schaden in meiner Gefühlswelt, in meiner Seele, wie man es nennen will, mit sich bringt. Was sagst du denen? Die lügen mich ja nicht an oder einen nicht an. Nein, dann müssen sie eben aufhören. Dann müssen sie auf das Geld verzichten und im normalen Beruf normal arbeiten. Das war die eine Studentin, glaube ich, über die... Ja. Klar behandeln einem die Männer von oben herab, dafür zahlen die aber auch. Wärst du denn, aber du bist bereit für deine eventuelle Beziehung, die sich vielleicht noch verdichtet jetzt mit deinem Freund, dieses Gewerbe wieder aufzugeben? Ja, klar. Das schon? Ja. Ja, das finde ich auch. Das ist ein Wort, würde ich sagen. Ja, klar, weil das würde nicht zusammen... Man kann ja keine Beziehung auf eine Lüge aufbauen. Ja, natürlich. Wie weit bist du von deinen Schulden runter? Fast unten. Ah, das heißt also, jetzt stehst du dann sowieso vor so einem Wendepunkt, ne? Dass du sagst, eigentlich ist das jetzt erreicht, was ich erreichen wollte, nämlich die Schulden sind weg. Ja. Mache ich jetzt weiter aus Luxus oder höre ich damit auf? Es ist verlockend, aus Luxus weiterzumachen. Wie viel verdienst du auf diese Art und Weise nebenher im Monat, so über den Daumen? Oh, 2.500 bis 3.000 Euro. Oh, das ist natürlich viel Geld. Ja. Ich finde es halt auch lustig, ich tue das ab und zu mal so provozieren. Ja, dass ich ja nebenher noch einiges an Geld verdienen könnte, wenn ich wollte. Und jeder sagt, nee, dafür bist du zu bieder und zu brav und zu anstrengend. Du spielst quasi mit dem Gedanken, also du spielst mit den Leuten, dass du es eventuell machen könntest, nichts ahnend für die Leute, dass du es dann auch schon machst. Ja. Ja. Und du hast auch nicht Angst, dass das irgendwie mal durchsickert. Irgendwie, dass irgendjemand dich kennt. Ich muss sagen, vor 14 Tagen war einer im Haus gewesen, den ich gekannt habe, der eigentlich ein Kunde von meinem Chef ist. Mhm. Und wir sehen das aber durch die Kamera und... Da habe ich einfach nur gesagt, ich bin nicht da oder Ich meine, du sitzt da auf einem Vulkan, ne? Es kann immer wieder passieren, sowas, dass es durchsickert. Oder ein Zufall kann. Ja, aber das habe ich mir auch schon überlegt, was passiert, wenn. Ich glaube, für denjenigen ist das peinlicher dann wie für mich. Du meinst also, der schweigt dann auch still und die Sache geht schon klar. Ja. Gut, also deine These, Annette, ist, letztendlich gibt es keine Schattenseiten. Wenn es Schattenseiten für eine Frau gibt, dann soll sie selbst die Konsequenz ziehen und rausgehen. Ja. Ne? Solange sie nicht vielleicht wirklich in einem Gewaltverhältnis mit einem Zuhälter steht oder so, dann ist es ja nicht so einfach, das so zu sagen. Nein, das nicht, aber da kommt man, Aber ich glaube, man findet überall Hilfe, wenn man es wirklich will, findet man Hilfe. Der Auffassung bin ich auch. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Okay. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, Telefonnummer 0800-5678-111 und ihr könnt mir natürlich auch einen Fax schicken unter 0800-5678-110. Wir haben eine freie Themennacht heute und ich möchte euch schon mal hinweisen auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema Weinen. Ich möchte mich mit euch gerne rund um das Thema Weinen unterhalten. Weint ihr leicht? Wann habt ihr das letzte Mal geweint? Was war die Ursache? Oder könnt ihr vielleicht gar nicht weinen? Es gibt ja Situationen, wo man so traurig ist und wo man so geschockt ist, dass man gar nicht weinen kann, aber es eigentlich gerne möchte und so weiter. Das ist das Thema morgen, weinen. Heute Freitagnacht und jetzt bin ich verbunden mit Sascha und Sascha ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Jürgen. Hallo Sascha. Hallo. Um was geht's bei dir? Kaufsucht. Oh weia. Kaufsucht? Ja. Du bist ein kaufsüchtiger Mann? Ja. Wie lange schon? Seit knapp 4 Jahren. Wie viel Schulden hast du? Bis zum Freitag waren 60.000. Euro? Ja. 60.000 Euro? Ja. Erzähl mal, was kaufst du? Alles so. Eigentlich völliger Blödsinn. Also Klamotten, in Saus und Braus, auch wenn es nicht mehr im Kleiderschrank gehen, CDs, Handys, Blödsinn halt eigentlich nur. Und was machst du dann mit den Sachen, die du dann offensichtlich ja gar nicht brauchst? Ich nehme sie mit und die liegen dann bei mir in der Wohnung rum. Das heißt, du musst eine große Wohnung haben. Da muss ich einiges angesammelt haben in all den Jahren. Ich habe auch noch einen Keller. Aber dann liegen sehr viele wertvolle Dinge in deiner Wohnung und in deinem Keller. Kann man so sagen, ja. Also, kreuz und quer, die ganze Palette dessen, was man kaufen kann, kaufst du? Ja, ich muss nur ein Geschäft vorbeigehen, ja, reingehen, bezahlt, rausgehen. Mhm. Und wenn ich in einem Geschäft stehe, ist es wie so ein Kick dann halt. Also ja. Was ist das für ein Kick? Was ist das für eine Lust, sich jetzt ein Telefon zu kaufen oder Computerzubehör, was man überhaupt nicht braucht? Was ist der Kick? Kann man nicht erklären. Versuch mal. Ja, was soll ich jetzt erklären? Ich gehe da rein, wenn ich das Teil habe, ich bin wieder glücklich. Also, Also in dem Moment, wo du es gekauft hast und in Händen trägst, ist das schon ein Glücksgefühl. Ja. Wie lange hält dieses Glücksgefühl an? Stunde maximal. Mhm. Wenn dir dann klar wird, dass du es nicht brauchen kannst? Und, muss ich wieder losziehen und was Neues kaufen. So, du sagst gerade, du gehst rein, bezahlst, kaufst das, nimmst es mit nach Hause. Woher hast du das Geld, das zu bezahlen? Ja, die Banken sind halt sehr großzügig mit dem Dispo. Du hast so viel Schulden, sagst du, 60.000 Euro? Mhm. Und die geben dir immer noch das Dispo-Kredit? Ja, also ich habe 3 Girokonten. Ja. Und wenn die eine Karte nichts mehr hergibt, geht's halt auf die nächste drauf. Ja, was machst du vom Beruf? Im Moment gar nichts. Gar nichts? Nein. Das heißt, da kommt doch überhaupt keine Kohle rein, außer Arbeitslosengeld oder... Auch nicht. Auch nicht? Nee. Von was lebst du? Im Moment Antrag beim Sozialamt läuft, aber so wie es aussieht, ich weiß es nicht, dauert halt noch ewig. Und von was hast du die letzten Jahre gelebt? Ich habe im Sicherheitsbereich gearbeitet. Also achso, da gab es schon Jobs immer wieder. Ja, den gab es schon. Aber mir geht das wirklich nicht in den Kopf, dass die Banken jemanden, der nicht mal ein regelmäßiges Einkommen hat, geschweige denn ein Ja, das ist jetzt seit 4 Monaten so, ne? Also im Moment sind sie noch nicht auf den Trichter gekommen. Ja, ja. Wie fing das vor 4 Jahren an? Einfach so oder war irgendwas? Ich hatte meine damalige Freundin, die ist halt gerne mit mir einkaufen gegangen. Mhm. Und ja, wie es halt so ist, hat mich immer mitgeschleppt. Mhm. Gut, ich habe dann damals die Einkaufstaschen immer getragen und jetzt, ich hatte irgendwie halt, mir hat das so gefallen dann. Mhm. Bist du alleine? Bist du Single? Ja. Ja. Hat sich die Freundin, von der du gerade gesprochen hast, damals von dir getrennt? Ja, wir haben beide Schluss gemacht. Aber das war jetzt nicht so, dass es aus diesem Tunnelschmerz heraus hat, das hat damit gar nichts zu tun? Nein, gar nicht. Mhm. Wissen das Leute aus deinem Umfeld, Freunde? Kriegen die das mit? Ja. Wie reagieren die darauf? Was sagen die zu dir? Ja, einer hat mir schon mal gesagt, ich soll schon mal zum Arzt gehen. Mhm. Ich war dann auch mal beim Hausarzt, aber der meinte mir, es ist ein ganz halt typisches Frauenphänomen und bei Männern legt sich das nach einer Zeit. Das, gut, aber wenn ich das eine tolle Aussage. Angucke, das ist ein Frauenphänomen, auch bei Männern legt sich das schon wieder. Gehen sie mal nach Hause und kaufen weiter eine, machen Schulden. Ja, so in der Art hat das gesagt. Ja, ist schon der Arzt. Ja, also er sagt zu mir, also ist nichts Schlimmes dann, es legt sich nach einer Zeit, hat jedermann mal. Wenn du das 4 Jahre machst, 60.000 Euro Schulden hast, kaufsüchtig, allen möglichen Kram bunkerst in deiner Wohnung, kamst du denn auf die Idee schon mal irgendwie auf dem Flohmarkt, das zumindest vielleicht... Ich hab's bei eBay dann verkauft. Oder so, sowas zu machen, das schon. Ja, hab ich schon getan. Also das heißt, du kannst dich dann auch von den Gegenständen durchaus wieder trennen. Die müssen nicht bei dir in der Wohnung bleiben. Nein, müssen nicht. Mhm. Aber ist halt ein riesen Verlustgeschäft, ne? Natürlich, absolut, ja klar. So Sascha, jetzt wie soll es weitergehen? Du hast keinen Job, du hast kaum so gut wie keine Einkünfte. Die Banken werden dir bald auf die Schliche kommen. Was meinst du? Was willst du machen? Wie soll es weitergehen? Also als erstes mal will ich von dieser Kaufsucht wieder loskommen. Mhm. Und ja, dann gut, also. Von den Schulden. Ja. Gut. Weil ich eigentlich erst von den Schulden wieder abkomme und dann von der Kaufsucht. Wusste ich das noch bis Jahrzehnte hinziehen. Ja, gut, aber das ist jetzt die Frage, wie willst du es schaffen? Wie willst du es machen? Ja, gut, wenn ich an meinen Arzt glaube, legt sich das bei mir nach einer Zeit. So, und ich sag dir, ich glaube, dass der Arzt Blödsinn gesprochen hat. Wie du das jetzt geschildert hast von dir, 4 Jahre mit so einer Karriere, in Anführungszeichen, wird sich das nicht von alleine legen und du rennst immer weiter in dein Verderben rein. Ich würde dir dringlichst und ganz klar eine psychologisch-psychotherapeutische Hilfe empfehlen. Ganz eindeutig. Mhm. Das ist ein Suchtverhalten, wie man das mit anderen Süchten auch vergleichen kann. Da kommst du allein offensichtlich nicht raus, also brauchst du Hilfe von außen. Ja, gut. Und ich würde dir... Das Problem, wenn ich jetzt... bei mir bezahlt ja im Moment keiner was, es hat auch keine Krankenversicherung, ne? Muss ich dann halt jetzt auch selber bezahlen. Gut, das ist jetzt im Moment so ein Sonderfall, kenne ich mich nicht mit aus, wie man das macht. Gerade vielleicht auch in einem akuten Fall wie bei dir. Deshalb möchte ich gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt redest. Ja. Mit der Elke. Die hoffe ich, dass die in diesen Formalfragen auch Bescheid weiß und dir da ein paar Tipps geben kann. Und auch nochmal einen klaren Tipp geben kann, wo du am besten Hilfe suchst und wie man das einfädelt und so weiter. Alles klar. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Danke, Jo. Sascha, tschüss. Tschüss. Carsten, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, ja. Ja. Hallo Carsten. Ja, es geht halt um die Geschichte, meine Freundin hat eine Niere bekommen. Ja. Und die war halt jetzt 5 Jahre, hat die jetzt drauf gewartet halt auf diese Niere. Wie alt ist denn die Freundin? Die ist 23. Und schon so schwer krank? Ja, das kam irgendwie überraschend halt. Man vermutet halt, dass es aus einer Nierenbeckenentzündung kommt, aus einer Beckenentzündung halt. Und mit 18 wurde sie halt krank. Ja. Und wie gesagt, seit 5 Jahren hat sie drauf gewartet und dann ist es halt das Ganze halt überraschend gekommen halt. Und wann war das genau? Wann war die Operation? Ja, vor 10 Tagen am Freitag. Vor 10 Tagen? Genau, ja. Wie geht's ihr? Ja, also jetzt ist er auf dem besten Weg der Besserung und die kritische eine Woche hat sie halt jetzt überstanden. Ja. Ist das eine schwierige Operation? Das kann ich jetzt so nicht genau sagen. Ich vermute das immer, ich denke das immer. Wenn man Organ austauscht, ist das für mich immer eine große Sache. Ja gut, die alte war ja gar nicht mehr da. Also die war ja total verschrumpelt und die war also gar nicht mehr da. Mhm. 5 Jahre drauf gewartet? 5 Jahre, ja. Wie lange bist du mit ihr zusammen? Ich bin jetzt seit 7 Monaten mit ihr zusammen. Ach so, ganz frisch. Da hast du nur die Endphase quasi mitbekommen von der ganzen Tortur. Ja, im Prinzip schon, aber ich habe halt schon im Krankenhaus oder beziehungsweise im Rettungsdienst gearbeitet und ich wusste schon so, was das halt alles bedeutet. Also ich sehe halt, ja, man kann schon fast sagen, das Leid halt schon im Beruf. Also mittlerweile arbeite ich nicht mehr drin, aber ich habe es halt gesehen. Carsten, gab es da eine, am Anfang, als es noch nicht klar war, dass sie eine Niere von einem anonymen Spender bekommt, gab es da so eine Überlegung, dass du vielleicht für dich im Stillen gedacht hast, ich gebe ihr eine von mir? Ja, das habe ich echt überlegt und habe auch mit den Ärzten gesprochen, die ich halt da kannte von der Praxis, aber das hat halt nicht gepasst. Also es hätte auf keinen Fall hingehauen. Vom Gewebe her und von der Blutgruppe her. Aber du hast es dir überlegt und hast sogar mit den Ärzten darüber geredet. Ja, ich habe drüber geredet schon mit den Ärzten. Toll, finde ich sehr rührend. Ja, nein, also man ein Organ dem Menschen schenken möchte, den man liebt, das ist ja nun schon ein größeren Liebesbeweis, kann man ja gar nicht erbringen. Ja, stimmt vielleicht schon. Hat deine Freundin das mitbekommen, dass du bereit warst, das zu machen? Das weiß ich nicht. Also ich bin jetzt nicht hingegangen und habe sie halt erzählt, aber... Noch besser, noch mehr Hut ab vor dir. Danke. Also die erste Woche ist die kritische Woche, sagst du? Ja, also Besteht die Gefahr, dass der Körper das Organ abstößt, oder? Ja, also es gibt so halt einen bestimmten Wert, der halt da extrem wichtig ist und der heißt halt in der Fachsprache HB-Wert. Und wenn der halt absacken sollte, was bei ihr halt kurzfristig passiert ist, muss sie halt Bluttransfusion bekommen. Ja. Und da ist die halt die extreme hohe Gefahr, dass dann der Körper halt auch dann die Niere abstoßen kann. Was könnte im schlimmsten Falle passieren, dass die wieder rausgenommen werden muss? Ja, sie muss halt dann ganz normal nochmal zur Dialyse halt, wird rausgenommen nochmal. Man kann doch auch mit einer Niere leben. Ja, sie hat aber gar keine mehr. Sie sind beide kaputt. Ach, sind beide kaputt? Ich habe am Anfang verstanden, es wäre nur eine gewesen. Es wäre jetzt irgendwie nötig. Sie hat eine bekommen, aber sie sind beide kaputt. Ah ja. Das heißt also, sie hat immer noch eine kranke Niere und jetzt die gespendete Niere. Genau, die gespendete. Wie war das denn? Also ich stelle mir das sehr zermürbend vor, wenn man auf ein Organ wartet. Und man weiß, es gibt so und so viele Menschen, die auch warten. Und man hat so dieses perfide Gefühl, ich hoffe, aber verbunden mit dieser Hoffnung ist ja auch, dass ein anderer Mensch stirbt. Wie hast du das miterlebt, so die letzten Zeiten, wie sie gehofft hat und wie hat sie es dann erlebt, als sie den Anruf bekam oder die Nachricht bekommen hat? Ja, es war halt die Anfangszeit, also Entschuldigung, das wo vor dem Anruf war es halt echt so, als dass wir beide eigentlich die Hoffnung aufgegeben haben, weil ich selbst sehe es ja halt in der Praxis, dass die Leute eigentlich so gut wie kaum eine Chance haben, sowas zu bekommen, gerade ältere Leute halt. Und da muss schon ein akuter Notfall vorliegen. Und deswegen haben wir halt auch von vornherein ja, du hast eigentlich schon irgendwie gesagt, das wird es wohl nie geben halt. Das heißt, ihr hattet euch abgefunden schon mit, dass sie regelmäßig zur Dialyse, also zur Blutwäsche muss. Genau, ja. Wie oft musste sie da hin? Dreimal die Woche, fünf Stunden. Fünf Stunden? Ja, jeden Tag. Dreimal die Woche, fünf Stunden? Also dreimal die Woche. Liegt man dann an so einem Gerät und dann wird das ganze Blut ausgetauscht und gewaschen? Ja, genau, ist ein ziemlich komplizierter Fall. Also. Und man kann ja sonst auch nicht so normal leben, ne? Nee. Die restliche Zeit. Nee, eine Ausbildung konnte sie halt nicht machen, weil sie ist ja in dem Fall halt schwerbehindert. Mhm. Und man hat halt keine Chance, weil man muss es leider sagen. Man muss es halt wirklich sagen in Betrieben, dass sie halt dreimal gehen muss. Ja, klar. Ja. Welche Einschränkungen hattet ihr denn sonst so in eurem Alltag? Kann man, wenn man Dialysepatient ist, mal in ein Restaurant gehen und essen gehen? Geht das? Ja, also man kann schon. Also man muss halt schon drauf achten, also auf bestimmte Werte halt, die wie Phosphat und so. Aber man kann halt wirklich drauf achten. Man kann halt schon normal essen gehen. Ja. Aber ansonsten wahrscheinlich tierisch vorsichtig muss man sein. Man kann auch nicht in Urlaub fahren. Ja, man muss halt auf gewisse Dinge verzichten. Mhm. Salz sollte man halt nicht so viel benutzen. Mhm. Und halt, man muss halt mit dem Trinken achten. Das ist halt auch, also das heißt nichts Scharfes essen und solche Sachen halt. Ja. Und viel trinken? Nee, das auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Man darf halt wirklich, man muss so wenig wie möglich trinken. Mhm. Das ist halt genau umgekehrt, wie man sonst so von den Ärzten hört. So, jetzt ist die Zeit Gott sei Dank vorbei. Jetzt hat sie ihre neue Niere. Besteht denn die Chance, wenn sich das jetzt weiter alles stabilisiert, dass sie jetzt ein normales Leben wird führen können, auch trotz der anderen kranken Niere noch? Ja, also die Chance besteht auf jeden Fall. Also wenn jetzt gerade noch, wie gesagt, jetzt geht's halt noch auf ein Jahr, wo halt wirklich das Jahr ist halt wichtig, dass das halt alles funktioniert. Und dann halt die Medikamente eingestellt ist. Aber wenn es dann so halt so weit ist, denke ich schon, dass da die Möglichkeit besteht. Und ich weiß ja auch, dass sie darüber nachdenkt. Na, weil jetzt, ich meine, vorher war die Hoffnung halt nie da, dass geordnetes Leben ist. Und da ist jetzt halt, die ist halt jetzt sehr groß. Mhm. Und das Bedürfnis ist natürlich auch die, da. Die Freude muss doch gigantisch gewesen sein, ne? Als dieser Anruf kam, hier, Sie können transplantiert werden. Ja, das war ein bisschen komisch, weil ich habe geschlafen schon zu der Zeitpunkt, weil die haben morgens um 3 angerufen und da kam sie halt, sie hat wochentags halt immer so einmal die Woche gearbeitet und da kam sie halt erst nach Hause zu dem Zeitpunkt und dann kam der Anruf und ich war halt etwas genervt, weil halt um die Uhrzeit halt keiner anrufen sollte normal. Und ja, da war ich echt schon am Überlegen, ob ich nicht einfach da auflegen soll, weil ich ja nicht wusste, um was es geht. Weil man gar nicht damit rechnet wahrscheinlich. Ja, und dann, die war halt, sie hat total große Augen gehabt und dann hatte ich auch gedacht, dann lass mal lieber. Und ja, und dann als sie aufgelegt hat, hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ich habe eine Niere. Boah. Wie schnell muss man dann reagieren? Wann muss man sofort ins Krankenhaus gehen? Ja, also sie war, also eine Stunde später ist sie schon losgefahren. Also die ist, die sind morgens um 4:15 die losgefahren. Und man weiß überhaupt gar nichts über den Spender. Man weiß nicht, was mit der Person passiert ist, woher sie kommt, nichts, oder? Nee, also man weiß, also die Ärzte sagen schon, also man weiß jetzt keinen Namen oder so. Man weiß aber halt, dass es eine ältere Person war und dass die Niere halt aus Berlin kam. Mhm. Das kann man halt schon sagen. Also, ah ja. Und sonst weiß man halt jetzt nichts. Also ich. Wie lange kann man eigentlich, du bist ja auch Fachmann, hast dich informiert, du kommst aus dem Bereich, wie lange kann man denn mit einer transplantierten Niere, wenn alles gut läuft, leben? Da muss ich ehrlich sagen, also ich habe, ja, also ich kriege immer so ein paar Sachen gesagt, ich möchte auch nichts Falsches sagen, aber ich weiß halt auf jeden Fall, dass es halt 10 Jahre möglich sind. Ich habe gehört auch von Ärzten, dass es halt ein Leben lang möglich wäre, aber das muss halt bestimmte Voraussetzungen sein. So, jetzt weiß ich natürlich, was ich deiner Freundin wünsche, auf jeden Fall diese 10 Jahre. Am liebsten natürlich das ganze Leben. Ja. Und nach 5 Jahren Tortur, die sie hinter sich hat, wird sie sich wahrscheinlich irre freuen, jetzt wieder ein normales Leben führen zu können, wenn alles gut läuft. Ja, ich glaube, das kann sie selbst noch nicht so sagen. Das glaube ich, Ich glaube, die ersten Schritte aus dem Krankenhaus werden für sie halt wie eine neue Welt. Das glaube ich. Wenn du sie besuchst im Krankenhaus, wahrscheinlich morgen schon wieder, oder? Ja, genau. Dann grüßt du sie herzlich von mir. Ja. Und toi, toi, toi und gute Besserung. Mache ich, auf jeden Fall. Freue ich mich. Gut, Carsten. Auf Wiederhören. Alles klar, bis dann. Tschüss. Matthias, morgen. Ja, hallo, grüß dich. 35 Jahre bist du alt. 35? Ja, bist du. Um was geht's bei dir, Matthias? Ja, ich bin 14 Jahre mit einer Frau zusammen. Wir sind seit 4 Jahren verheiratet. Und letzte Woche habe ich meine große Liebe wieder gesehen. Mit der war ich mal vor 16 Jahren zusammen. Ja. Und dann hat es bumm gemacht. Nein, nach so langer Zeit. Jo. Mit der warst du vor 16 Jahren zusammen, und aber nicht lange dann, ne? Ein halbes Jahr oder so. Nur ein halbes Jahr. Ich denke, wir waren damals zu jung. Wie alt warst du da? Bist jetzt 35? Naja, naja. Okay. Du ganz jung warst auch nicht mehr. Ja, das passt aber schon so, ne? Aber wir waren für uns, denke ich mal, zu jung. Warum ist es damals auseinandergegangen, nach so kurzer Zeit wieder? Ich war bei der Armee und ja, das klappte halt alles nicht so richtig, ne? Mhm. Und dann habt ihr euch völlig aus den Augen verloren? Nee, wir hatten eigentlich immer ein bisschen Kontakt. Ach so. Aber nur so ganz leicht. Und wieso ist es dann jetzt? Hat es jetzt wieder gefunkt, wenn ihr immer zu ein bisschen Kontakt hattet? Ich hatte ein bisschen Zeit und habe einen Freund besucht und der wohnt ziemlich weit weg. Mhm. Und auf dem Weg dahin habe ich sie halt besucht. So einfach von dir aus? Ja, ich war Gast der Familie, in der sie lebt. Ja, und dieser Besuch hat's ausgelöst? Jo. Nochmal so richtig bei ihr zu sitzen, mit ihr zu reden, sie zu sehen und... Wie, der Kontakt vorher war sehr oberflächlich, sagst du. Was heißt das? Habt ihr euch mal irgendwo auf der Straße gesehen oder? Nee, wir sind doch schon räumlich getrennt, 700 Kilometer. Ach so, ja, das sind wir haben halt nur telefoniert. Ah ja, aber immerhin, ne? Das habt ihr. Ja. 14 Jahre lang, immer mal ein bisschen telefoniert. Immer ein bisschen, ein, zwei Mal im Jahr, vielleicht einmal, aber mehr nicht. Das heißt, du ganz eingeschlafen warst nie? Nee. Jetzt hast du 14 Jahre eine Beziehung. Seit 4 Jahren sagst du, bist du verheiratet. Ja. Kinder auch? Nee, wir haben keine Kinder. Keine Kinder. Jetzt sie werden Sohn, aber auch nicht aus der jetzigen Beziehung. Das heißt, sie ist auch in einer Beziehung? Ja, sie ist auch verheiratet, ja. Ja. Haut dich das jetzt nicht völlig aus den Socken? Was denkst du, warum ich hier sitze? Mann! Weiß deine Frau das schon? Ich hab's ja angedeutet, ja. Mhm. Ich kann das nicht verheimlichen, das ist zu stark. Ist das denn jetzt ein einseitiges Gefühl oder ist das bei deiner alten großen Liebe genauso? Beidseitig. Beidseitig, das habt ihr euch schon gestanden? Ja, es gibt, es ist alles klar eigentlich. Das ist ja wirklich verrückt. Jo. Wieso sagst du, oder wieso war dir das klar, dass das damals die absolut bombastischste und tollste Liebe war? Was war so? Das merkt man die ganzen Jahre. Ja. Du hast die nie vergessen, ne? Nie. Mhm. Mein Problem ist halt, was mache ich mit den 14 Jahren jetzt? Gute Frage. In diesen 14 Jahren mit deiner jetzigen Frau, warst du da doch auch glücklich? Es gibt immer schöne Beziehungen und schöne Momente und alles toll, aber... Nee, nicht so ganz glücklich. Ich denke nicht so ganz glücklich. Hast du sie, wenn du ganz ehrlich bist, sie schon immer wieder verglichen mit der anderen Frau? Glaube ich nicht, nein. Mhm. Das kann man nicht vergleichen, weil es zwei unterschiedliche Typen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz schlimm ist für deine Frau, wenn sie das erfährt. Weil sie natürlich dann denken wird, diese ganzen 14 Jahre, das war eine Lüge. Das glaube ich nicht, nein. Meinst du nicht? Nee. Ich glaube, ich würde so reagieren, wenn ich das erleben würde, sowas. Ja, aber ich oder eigentlich keine Lüge, aber es war irgendwie nicht doch nicht so, wie es sich vielleicht darstellte. Ja, da gebe ich dir natürlich recht. So, jetzt ist die andere Frau, deine große Liebe, auch in einer festen Partnerschaft. Ja. Was habt ihr denn jetzt besprochen? Habt ihr schon was Konkretes geredet oder steht ihr da wie Kinder und seid völlig baff ob eurer Gefühle? Beides eigentlich, ne? Ich meine, alles ist klar bis zum Detail, hin bis zum gemeinsamen Kind. Was wir das habt ihr schon besprochen? Ja. Mhm. Wann hast du mit ihr immer gesprochen? Du musst doch dann heimlich telefonieren. Ich war dann eine ganze Woche jetzt da. Ach, du warst eine ganze Woche bei ihr? Die ganze Woche, ja. Ach so. Und was hast du denn deiner Frau erzählt? Sie wusste, dass ich da hinfahre. Und da wurde sie nicht nachdenklich oder stutzig oder eifersüchtig? Ich weiß es nicht. Das ist ja schon seltsam, wenn der Ehemann fährt eine ganze Woche zu der alten Liebe. Ja, sie ist ja verheiratet mit einem festen Mann. Ja, ich sehe, weil ich werde, wenn bei mir alle Warnleuchten an, ich denke, hier Bursche, nix eine Woche, mal telefonieren, höchstens, aber vielleicht das nicht mal. Ja. Ist mein Problem momentan, was mache aber ich jetzt? Wie war denn, nee, lass mich nur fragen, ich finde die Situation so merkwürdig. Du warst eine Woche da auch in ihrer Familie. Ja. Wie war denn dein Verhältnis zu ihrem Mann? Wurde der denn nicht auch eifersüchtig oder aggressiv dir gegenüber? Er hat, denke ich mal, nichts mitbekommen. Mhm. Habt ihr auch miteinander geschlafen in dieser Woche? Jo. Jo. Aber irgendwann kam er auch mal nach Hause und ihr saß zusammen am Abendbrottisch. Wie war denn das da? Ich denke, er hat es nicht mitbekommen. Mhm. Also er war gutgläubig, hat gedacht, ach, das ist der alte Freund und ist alles in Ordnung. Der hat ja auch eine Frau. Wieso ungefähr, ja. Mensch, Matthias, du erzählst das aber jetzt mit so einer... absolut Klarheit, dass ich da gar keinen Zweifel mehr höre. Es ist alles klar. Du willst. Ja, für dich ist es gar keine Frage mehr, ob, sondern es ist nur die Frage, wie du das arrangierst. Ne? Wie und wann, ja. Ja. Naja, also das allererste, was du machen musst, du musst es deiner Frau sagen, Mensch. Ja. Und das musst du ihr so schnell wie möglich sagen. Ja, aber das vor Weihnachten? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Was heißt Weihnachten? Eigentlich schon, willst du jetzt da in rosa-roter Disney-Welt Weihnachten feiern? Nee, das geht gar nicht. Mit der Lüge im Hintergrund. Und hinterher sagst du, ja, pass mal auf, Mädchen, ich habe meine alte Liebe wieder und tschüss. Nee, das musst du vorher machen. Das musst du so schnell wie möglich machen. Okay. So, und dann läuft die ganze Maschinerie, ne? Jo. Ausziehen, Scheidung. Ist dir alles klar? Wird alles sein? Ja, klar. Mensch, Matthias, was hast du da unterdrückt an Gefühlen all die Jahre? Gute Frage, ne? Eigentlich schon. Sonst wärst du ja jetzt zwiegespalten. Ich würde sonst denken, dass du jetzt so ein bisschen hin und her gerissen wärst. Dass du denkst, naja, da ist meine Frau, die liebe ich sehr, tolle Sachen, 14 Jahre erlebt und so weiter. Und da ist aber die andere noch. Aber für dich ist die Ehe ja gar kein Thema mehr. Eigentlich nicht, ne? Ja, also schön für dich, aber ich glaube grauenhaft für deine Frau. Ich glaube grauenhaft für die Frau und auch für den Mann von deiner Freundin. Ja, aber kann man Rücksicht nehmen auf sowas in Nein. so einer Situation? Nein, kann man nicht. Kann man nicht. Man muss dann das leben, was man empfindet. Aber du musst fair deiner Frau gegenüber sein. Es sind 14 Jahre, die ihr gelebt habt miteinander. Und das musst du ihr jetzt sagen, schnell wie möglich. Ja. Alles Gute. Okay. Alles Gute. Danke dir. Tschüss, Matthias. Schöne Sendung. Dankeschön, tschüss. Freie Themennacht 0800 5678 111 ist ja eine super leichte Telefonnummer. Die ist so super leicht, dass ich sie mir immer hier hinten hinter diesem Schild aufgeschrieben habe. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir das Thema Weinen. Ich möchte mit euch darüber reden, was Weinen für euch bedeutet. Wann ihr das letzte Mal geweint habt, zu welchen Anlässen ihr weint, ob ihr überhaupt weinen könnt und wenn nicht, warum und so weiter. Thema morgen Weinen. Janina ist jetzt bei mir und die ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Sag mal, Janina oder Janina? Janina. Janina. Mhm. Schön, dass du bei mir bist. Ja, finde ich auch. Um was geht's denn? Ja, das ist jetzt nicht mehr so lustig. Am 14. August hat sich der Vater von meiner besten Freundin erhängt. Mhm. Und so einen Monat danach ging noch alles, wo ich mich dann um meine beste Freundin gekümmert habe. Mhm. Und hatte ich eigentlich gar keine Zeit, so selber meine Gefühle zu finden. Ja. Aber jetzt, wo es ihr besser geht, ja, oder sie sich ablenken kann durch ihr Abi-Stress und Führerschein und so, ja, da fängt das dann ganz langsam bei mir an. Was genau fängt da bei dir an? Es fing erst an mit leichten Albträumen. Mhm. Die waren dann, ich weiß nicht, einmal in 3 Wochen oder so. Ja. Und jetzt sind sie halt schon ziemlich täglich und ich schlafe auch nicht oft oder lange. Mhm. Höchstens 4-5 Stunden. Gestern bin ich erst um 6:30 ins Bett gegangen, bis 9 geschlafen. Erst am Morgen um 6:30? Ja, und dann nochmal von 10 bis 1. Mhm. Ich warte meistens, bis es so einigermaßen hell wird. Mhm. Ich muss auch Fernseher laufen lassen, Radio, Licht im Zimmer. Ich komme gar nicht mehr auf Dunkelheit klar. Das, lebst du alleine oder bei deinen Eltern noch? Ja, ich lebe noch bei meiner Mutter, nur ich habe so eine eigene Etage auf dem Dachboden. Also bist du alleine quasi. Ist quasi wie eine eigene Wohnung. Oben, ja, oder? Quasi. Das heißt also, dieses schlimme Erlebnis, das deine Freundin eigentlich mitgemacht hat und sie in erster Linie betroffen hat, nämlich dass der Vater sich erhängt hat, das erlebst du jetzt richtig nach, kann man das so sagen. Ja. Hast du denn den Vater auch gut gekannt von deiner Freundin? Ja, doch, die wohnten ja im gleichen Haus. Ach so, also das waren gute Freunde von euch. Von dir auch? Ja, wir haben öfters mal was unternommen und auch letztes Jahr Weihnachten, weil seine Lebensgefährtin sich von ihm getrennt hat, waren meine Freundin und ich dann bei ihm, haben Lasagne gemacht und Tabu gespielt und alles lustig. Und und du bist mit ihm gut auch rausgekommen? Ja, doch. Ja. Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich erhängt im Wald. Im Wald? Mhm. Wer hat ihn gefunden? Die Polizei, die wurde eingeschaltet, weil er schon wegen Selbstmordgedanken in Therapie war. Mhm. Und sein behandelnder Arzt hat das dann als akut eingestuft. Mhm. Und deswegen war dann so ein großer Suchtrupp und die haben ihn dann am nächsten Morgen gefunden. Mhm. Musste deine Freundin ihn identifizieren? Hat sie ihn nochmal gesehen, als er dann tot war? Das nicht, weil es eigentlich ziemlich klar war, dass er das sein musste. Mhm. Weil meine Freundin war um 14 Uhr mit ihm verabredet am vorigen Tag. Mhm. Und er war um 2:30 immer noch nicht in der Wohnung. Dann ist sie mit einem Ersatzschlüssel reingegangen, hat ihn gesucht, nicht gefunden. Und in der Badewanne nachgeguckt, weil er mal erwähnt hätte, wenn er sich umbringt, dann mit Tabletten in der Badewanne. Mhm. Da war er dann aber nicht und dann hat sie gedacht, ja, vielleicht hat er Verspätung und hat was auf seinen Anrufbeantworter gesprochen. Ja, da war dann auch eine Nachricht drauf vom Handy aus, dass er nicht mehr kann und dass er sein Leben jetzt beenden möchte. Das hat er gesagt auf den Anrufbeantworter. Ja, und dass ein Abschiedsbrief auf dem Schreibtisch liegen würde. Nur der lag nicht auf dem Schreibtisch, der lag in den Unterlagen, die er schon zurechtgelegt hatte mit der Lebensversicherung und so weiter. Was hat er denn in dem Abschiedsbrief geschrieben? Dass sie ihn verzeihen sollen und dass er nicht mehr konnte. Und hat das noch näher begründet, warum er nicht mehr konnte? Nee, das glaube ich nicht. Ich hatte ihn auch nicht gelesen. Mhm. Meine Freundin hat mir ein paar Einzelheiten dann aus dem Brief erzählt. Ja, aber er muss ja, war es jetzt die Trennung von seiner Lebensgefährtin oder hatte er finanzielle Probleme? Das muss ja irgendeine Hauptursache da. Oder war er einfach ein depressiv kranker Mensch auch? Ja, doch schon depressiv. Mhm. Und meine Freundin sagte auch, dass er sich wohl das erste Mal versucht hat, selber umzubringen, wo er 13 war. Mhm. Achso, dann zog sich das durch das ganze Leben. Ja, und dann kam sie und er sagte damals zu ihr, das Einzige, was mich noch hält, bist du. Mhm. Und sie wurde dann 18, einen Monat später drauf, hat dann noch erfahren, dass er eigentlich eine große Überraschungsparty geplant hatte. Und wir haben dann im kleinen Freundeskreis zusammen bei ihr gefeiert. Sie hat eine Eigentumswohnung von ihm geerbt. Da wohnt sie jetzt, was ich eigentlich auch nicht für richtig finde, weil sie eigentlich nicht so... Weil sie jeden Tag daran erinnert wird, mit der gleichen Einrichtung wie früher alles. Achso, da hat er früher gewohnt in der Wohnung. Ja, sie hat gewohnt. Ich habe gerade so ein bisschen Kritik auch gehört bei dir. Also jetzt zum Beispiel mit der Wohnung. Dann, ja. Dann auch, dass sie jetzt irgendwie sich so ablenkt und sich so Führerschein machen, stürzt und so weiter. Ist das so oder habe ich das falsch aufgefasst? Nee, ich finde es eigentlich gut, dass sie sich ein bisschen ablenkt. Ich finde es halt nur nicht gut, dass sie in die Wohnung gezogen ist, nicht auf Eifersucht oder so, weil ich mir einfach Sorgen mache, dass sie es dadurch halt dann doch nicht richtig verdrängen kann. Und wenn sie alleine ist, durch die Wohnung läuft, dann... Wie hat sie das denn aufgefasst, als sie dann die Nachricht bekommen hat? Ist für sie alles zusammengebrochen? Ist sie völlig zusammengebrochen? Ja, ich denke schon, aber sie hat es nicht gezeigt. Ich habe sie auch gefragt, ich bin dann wieder zu ihr, ich war auch die ganze Nacht bei ihr und habe sie gefragt, was ist los, warum weinst du nicht? Also sie hat manchmal geweint, aber... Warst du denn ihre engste Vertraute jetzt in den ganzen Wochen? Hast du ihr am meisten zur Seite gestanden? Ja, mit unter ihrem Freund auch. Weißt du, wenn du jetzt sagst, was du gerade am Anfang erzählt hast, dass du Albträume hast, dass du nicht mehr schlafen kannst, dass es dir schlecht geht, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du in diesen letzten Wochen eben deiner Freundin so nah zur Seite gestanden hast, ihr geholfen hast, warst stark, wahrscheinlich wolltest du da auch gar nicht groß die Gefühle zeigen, um ihr zu helfen, und jetzt bricht alles auf dich auch ein und dir wird klar, was da Schlimmes passiert ist. Zumal du ja noch diesen Mann auch gut gekannt hast. Und jetzt stehst du da und du weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst oder wie es weitergehen soll. Nee, mit ihr möchte ich auch nicht darüber reden. Verstehe ich, ja. Weil ich sie nicht wieder daran erinnern möchte. Also ich glaube, Janina, dass du, ich glaube nicht, dass du eine Psychotherapie brauchst oder sowas. Aber ich fände es gut, wenn du so ein paar Stunden zu einer psychologischen Beratung gehen würdest. Damit ein Psychologe sich mit dir beschäftigt und dir etwas hilft, dieses aufzuarbeiten, was da passiert ist. Und dir auch ein bisschen hilft, dich wieder aufzufangen. Du warst so stark wahrscheinlich und hast deiner Freundin geholfen. Und jetzt muss jemand für dich stark sein und muss dir ein bisschen helfen. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin redest. Und die kann dir auch eine entsprechende Adresse in deinem Umfeld geben, wo du dich direkt hinwenden kannst. Okay. Aber ich finde es auch sehr nett, dass du deiner Freundin so beigestanden hast und auch noch beistehst. Obwohl ich manchmal denke, dass ich nicht genug beigestanden habe. Das denkt man, glaube ich, immer, aber ich glaube, das klang schon doch sehr, sehr nah, wie du es gerade geschildert hast. Also wir machen das so. Du legst bitte auf und die Elke ruft dich an, Janina. Okay, danke, du. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Daniel, 20 Jahre alt, guten Morgen. Grüß dich. Hallo Daniel. Hallo. Dein Thema. Ja, ich bin zurzeit in einer Situation, wo ich einen ziemlichen Wahnsinn durchmache. Ich bin schwul seit ein paar Jahren mit meinem Freund zusammen und seine Eltern versuchen mit allen Mitteln uns auseinanderzukriegen. Sie hatten Homosexualität für eine Krankheit und... Wie alt ist der Freund? 18. 18. Ein halbes Jahr zusammen. Ganz genau. Die halten Homosexualität für eine Krankheit. Ja, die gehören einer religiösen Sekte an. Welcher? Im Zeugen Jehovas, wenn ich das so sagen darf. Ne? Darfst du so sagen. Und die halten Homosexualität nun mal für eine Krankheit. Sind auch meine Freunde. Ich weiß, ja. Das ist ja krass, was die sich, wie die sich äußern diesbezüglich, ja. Genau, und sie meinen halt, ein homosexueller Mensch ist nur liebenswert, wenn er alles dafür tut, seine Homosexualität loszuwerden. Ja, möglichst therapiert man die weg. Genau, und da sind wir jetzt auch schon bei dem Problem, die möchten ihn in Therapie stecken. Und zwar in die Schweiz, wo die wohl so eine Einrichtung unterhalten, an hier vom Neuberger See. Wir können es auch Gehirnwäsche nennen. Ganz genau, das haben die mit ihm vor. Ja. Und seit einem Monat ist es erst so, dass sie kapiert haben, dass er schwul ist. Ich war mit ihm in einer Zeitschrift abgebildet, in der Exit, die kennst du vielleicht. Und das haben die Eltern in die Finger gekriegt. Wie kriegen die denn so eine Zeitung in die Finger? Erstmal ist das jüngste von 7 Kindern und seine Brüder studieren auch und haben an der Uni diese Zeitung gesehen. Ach so. Da war auf einmal die ganze Sache raus und seit einem Monat ist er jetzt bei seinen Eltern und kommt nicht mehr weg. Sie halten ihn fest. Ich habe mit ihm nicht mehr sprechen können, nicht mehr anrufen können. Er hat mir nur als einmal einen Brief geschickt die letzte Woche und hat mir auch hat durchblicken lassen, dass er mit seinem Lebenswillen ziemlich am Ende ist. Wie dramatisch. Das heißt, die halten ihn quasi gefangen zu Hause. Es ist ein junger, aber erwachsener Mann von 18 Jahren. Und der hat mir halt auch in diesem einen Brief, den er mir geschrieben hat, halt das alles gesagt, dass die in der Schweiz diese Sache haben, wo sie seinen ältesten Bruder damals auch hingeschickt haben. Der ist 7 Jahre älter, war damals auch als schwul geoutet worden. Und der ist von dort damals abgehauen aus dieser Schweizer Einrichtung und seitdem verschollen. Und ich weiß jetzt überhaupt nicht, was passiert, wenn er jetzt auch hinkommt und ob das nicht genau das Gleiche dann auch wird. So, du weißt aber nicht, wann er da hin soll und du weißt auch nicht genau, wo das ist. Er hat gesagt, sofort im nächsten Jahr, im Januar soll er schon hin. Im Januar. Dir gelingt es im Moment, keinen Kontakt mit ihm aufzunehmen? Nee. Überhaupt nicht. Also dein Handy haben die irgendwo weggenommen, so wie es aussieht. Was macht dein Freund oder was hat dein Freund eigentlich vorher gemacht? Er hat ja Zivildienst gerade gemacht, da geht er jetzt aber auch nicht mehr hin. Die haben ihn irgendwie krank schreiben lassen, ich weiß auch nicht. So, das ist natürlich jetzt ein großes Problem. Ja. Es ist ein erwachsener Mann. Wenn auch sehr jung, aber es ist ein erwachsener Mann. Ja. Du kannst natürlich von außen nicht einwirken, richtig, massiv einwirken. Du kannst auch nicht die Polizei benachrichtigen oder sowas. Nee. Das geht natürlich nicht. Aber der ist so verzweifelt. Er hat so einen Brief geschrieben und ich kenne auch, wie depressiv er vorher war. Er hat sehr viel geweint immer. Und ja, also weißt du, die Hauptfrage, die mich jetzt gerade beschäftigt, ist, wie kann man an den Jungen rankommen? Wenn man irgendwie an den Jungen rankommt, welche Möglichkeiten gäbe es, ihm eine Alternative aufzuzeigen? Zum Beispiel, könnte er bei dir wohnen? Könnte, also ich wohne in einer schwulen WG mit 4 anderen Schwulen zusammen. Wir hätten die Möglichkeit, allerdings sein Vater arbeitet auch hier in der Stadt. Sie wohnen 100 Kilometer weg im Sauerland, ganz abgelegen, aber er arbeitet hier in der Stadt 1 Kilometer von mir weg, hat einen Rechtsanwaltskanz, ein recht großes Tier auch. Und der hat auch schon öfter hier vor meinem Haus gestanden mit seinem Mercedes 2 Stunden lang und auch gelauert, dass er wieder rauskommt, mein Freund. Gut, aber es ist ja ein erwachsener Mensch. Ja, und, aber die würden uns ständig belagern, denn sein mittlerer Bruder war auch schon mal hier und hat meine Okay, das könnte man vielleicht auch irgendwie noch regeln. Die Frage ist ja, wie kriegen wir ihn da raus? Ja. Wie kriegt man ihn da raus? Aber die sind so konsequent, die Eltern. Also sie haben zum Beispiel seine einzige Schwester, die er hat damals auch abgestoßen, weil sie eine Abtreibung gemacht hat. Die haben auch kein Lebenszeichen von ihr gehabt seitdem. Wie schlimm alles. Das läuft genau das Gleiche hinaus. Hältst du das denn für möglich? Also, nee, anders gefragt. Was für ein Typ ist dein Freund? Ist das eher ein labiler oder ist das letztendlich ein starker Typ? Ja, also wegen seiner Situation ist er sehr labil. Also seitdem er weiß, dass er schwul ist, ist bei ihm bergab gegangen, weil er eine Vorahnung hatte. Und weil er selbst wahrscheinlich unsicher ist und auch so ein bisschen identitätsmäßig noch rumtapst, oder? Er ist eher labil und introvertiert, ja. Das heißt also, er hat viel geweint auch. Also. Du hältst es nicht für möglich, dass er von alleine jetzt abhaut von zu Hause? Er ist finanziell abhängig von den Eltern. Also er kann nicht allein auf eigenen Füßen stehen. Der müsste aber dann. Irgendwie wird er schon gehen mit 18. Wie soll er auf eigenen Füßen stehen? Er kann seine Eltern nicht verklagen, dass sie ihm dann ein Studium finanzieren. Dann geht er jobben. Irgendwas würde schon möglich sein. Also das ist ja kein Argument, Mensch, das Finanzielle. Das ist ein 18-jähriger junger Mann, dann geht er in die Fabrik erstmal arbeiten. Irgendwas. Bei mir kann er erstmal nicht wohnen, weil sein Vater hat 1 Kilometer weit weg hier seine Kanzlei. Und der Schwager seines Vaters ist auch hier. Moment, du hast aber gerade gesagt, er könnte bei euch erstmal wohnen. Von unserer Seite, von unserer WG aus. Aber es ist praktisch nicht, sein Vater arbeitet hier, der kommt jeden Tag hier vorbei mit seinem Mercedes langgefahren. Ja gut, der kann aber mit seinem Mercedes langfahren, der kann ja nicht in eure Wohnung kommen und den Jungen rausfahren. Die hat nur Ruhe. Einer seiner Verwandten hat ja auch schon mal geklingelt bei uns. Gut, da war. Auch da würde es Mittel und Wege geben, irgendwas anderes zu bewerkstelligen. Mittels von schwulen Selbsthilfegruppen oder, also da könnte man schon eines machen. Er muss mal aus der Familie raus, er muss aus dem Elternhaus raus. Ja, aber das ist das Erste. Auf jeden Fall für ein Leben lang verstoßen. Das ist ja, das ist dann. Ja, Moment. Das ist dann halt so. Es geht beide, wir kriegen nicht die Quadratur des Kreises hin. Du kannst nicht erhoffen, dass sie ihn akzeptieren und lieben. Also es geht nicht, beides geht nicht. Er muss raus, das ist das A und O, er muss raus. Und du musst ein Signal irgendwie versuchen, an ihn heranzusenden und ihm eine Alternative aufweisen, dass du sagst, okay, komm erstmal hier hin und von hier aus überlegen wir weiteres, dass deine Eltern dich auch nicht finden. Du musst ausreißen dann quasi, von Pause jetzt bevor dann, ne? Der muss da raus, ja. Und da weiß ich, kann ich dir keinen Rat geben. Da gibt's auch keinen Rat. Außer ihm das anzubieten, zu sagen, hier, du kannst übergangsweise bei uns wohnen. Kann ich mir schreiben, die Eltern fangen nämlich hier ab. Bitte? Die Eltern fangen den Brief hier ab, wenn ich ihn anschreiben würde. Ja. Also es geht einfach nicht mehr. Und er ruft von sich aus auch nicht mal irgendwie an? Geht wohl nicht, nee. Weiß ich zu Hause, geht das wohl nicht. Hört er heimlich Radio? Das kann ich nicht ausschließen, aber... Das ist, also falls ihr zuhört, könnte ich ihm natürlich das sagen. Ne? Das sagen wir ihm hiermit, ne? Dass er zu dir erstmal falls kommen könnte. Falls ihr zuhört. Ich habe ihm das hiermit theoretisch aber auch schon durchgegangen, falls seine Eltern es irgendwann rauskriegen, wie das dann wäre. Marc, wenn du mich jetzt hörst, also wir hier alle drei bei mir in der Wohnung würden dich so gern aufnehmen und wir werden auch Mittel und Wege finden. Wir haben hier doch das KCM, das du auch kennst. Genau. Und darüber wird es... Da gibt es Beratungsstellen, da waren wir alle auch schon. Genau. Da waren wir alle schon, wir haben alle Probleme, wir waren alle auch in der Therapie hier bei uns, das weißt du. Herr Fabian studiert auch Psychologie, ist Psychotherapeut angehender. So Daniel, wenn er jetzt zugehört hat, hat er das glaube ich kapiert und er wird es mir auch abnehmen, dass es Mittel und Wege gibt, dass er irgendwo eine Unterkunft findet und dass er eine Weile dann nach einer gewissen Zeit auch auf eigenen Beinen stehen kann. Er muss nur, oder wie heißt der Marc, ne? Ja. Marc, du musst, wenn er zuhören sollte, Marc, du musst nur da raus. Du musst da raus. Und wenn du hier einen Anlaufpunkt hast bei Daniel, dann nimm das wahr. Mehr können wir jetzt hier nicht machen, Daniel. Tut mir sehr leid. Ist sehr traurig, aber man kann ja nicht mit Gewalt irgendwas machen. Ich bin so happy, dass es das heutzutage noch einfach so gibt. Dann würde ich auch mal sagen, man kriegt immer in der Öffentlichkeit jetzt das Bild, dass Schwulsein ja so schön sei mit Lifestyle und bunt sein und ganz viel Sex und so. Und es gibt trotzdem immer noch diese Situation, wo wirklich Leute psychisch krank gemacht werden. Und es gibt wirklich noch gesellschaftliche Gruppen, die uns versuchen, fertig zu machen. Ich mache nochmal einen Vorschlag. Wir werden uns bei dir nochmal melden. Mhm. Und das müssen wir auch nicht in aller Öffentlichkeit machen und vielleicht auch nochmal ein bisschen beraten, was man tun könnte. Okay? Vielleicht. Gut, Daniel. Okay. Dann würde ich sagen, bis auf Weiteres und hoffen wir, dass Marc zugehört hat. Ich hoffe es aber. Ich glaube nicht, aber Versuch was wert. Ist ein Versuch, genau. Tschüss. Danke. Tschüssi. Tina, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Tina. Ja, dein Thema. Also mein Thema ist, ich beziehe mich auf das Gespräch mit dem Andreas von letzter Woche, am Freitag war das, und da hattest du mit ihm darüber gesprochen, dass seine Freundin nie beim Sex kommt, also nie einen Orgasmus bekommt beim Sex. Mhm. Ne? Ja. Und bei mir ist das genauso, also ich bekomme auch nie beim Sex einen Orgasmus. Du bist 37 Jahre alt. Nee, 27. 27, Entschuldige. 27. 27, genau, das habe ich falsch gerade gesagt. Und bei mir war das schon immer so, ne? Also ich habe noch nie beim Sex einen Orgasmus bekommen, ne? Bist du in einer Beziehung? Ja, bin ich zurzeit, ja. Lange schon? Seit 2,5 Jahren ungefähr. Ja. Fast 3 Jahre. Weiß dein Freund das? Der weiß das auch, ja. Noch nie in einer Beziehung, das heißt auch noch nie mit einem Mann zusammen einen Orgasmus erlebt? Nee, noch nie. Aber einen Orgasmus mit dir alleine erlebt? Bitte? Aber einen Orgasmus mit dir alleine erlebt? Ja, das habe ich schon gehört. Das schon. Ja, ist das schon mal Anfang, würde ich sagen. Ja. Nein, im Ernst, ich will mich darüber nicht lustig machen. Das finde ich schon mal sehr wichtig, wenn das funktioniert und das geht. Ja, das habe ich ja schon ganz früh gemacht eigentlich. Ne? Also mit 14, 15 fing das schon an. Woran liegt das? Was ist deine These? Deine Überlegung? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht bin ich zu verkrampft beim Sex. Vielleicht wird das auch nicht richtig stimuliert beim Sex. Das kann auch sein. Also aber jetzt die Geschlechtsteile zum Beispiel, also... Aber du selbst weißt es ja, wie du dich am besten selbst stimulierst, ne? Du weißt ja bei dir. Ja, das weiß ich, so, ja. So könntest du es ja eigentlich deinem Freund auch quasi beibringen, dass er es genauso macht. Ja, also er macht es auch, ne? Mhm. Also er macht, wir machen auch öfter Oralverkehr oder auch mit der Hand und dann klappt das alles wunderbar, ne? Und, ach, dann klappt es. Dann klappt es auch. Das heißt also, mit deinem Freund zusammen und bewirkt durch ihn, hast du schon einen Orgasmus erlebt. Ja. Nur nicht bei dem klassischen Geschlechtsverkehr. Nee, genau. Aber das stört mich auch ein bisschen, weil ihm macht das halt total Spaß beim Geschlechtsverkehr. Und mir, also ich fühle dabei nicht so viel irgendwie, ne? Und ich mache es dann halt hauptsächlich nur wegen ihm, also auch wegen mir, weil es mir auch ein bisschen bringt. Ja. Aber weil ich halt nicht so viel dabei fühle, so, ne? Und das aber halt ich finde das Ganze schon recht vorteilhaft. Wenn du jetzt gesagt hättest, ich habe noch nie einen Orgasmus erlebt, auch mit mir alleine nicht, fände ich es sehr, sehr kompliziert alles. Mhm. Aber du hast es mit dir alleine erlebt und du erlebst es mit deinem Freund beim Oralverkehr beispielsweise. Ja. Ja. Das heißt, ich glaube, dass der Schritt jetzt zur vollkommenen erotischen Erfüllung gar nicht mehr so ganz weit ist. Mhm. Das heißt, irgendwas macht der Freund in seiner Technik falsch, wenn er mit dir schläft. Und das müsst ihr gemeinsam rauskriegen? Nee, das glaube ich gar nicht mal. Weil ich habe es bisher noch bei keinem Mann erlebt, also egal welcher Mann das ist, sag ich jetzt mal, auch in meinen früheren Beziehungen, das hat noch nie geklappt. Also das, ich habe es noch nie erlebt, dass ich dann einen Orgasmus gekriegt habe beim Sex. So, ne? Und das heißt, du meinst, das liegt gar nicht an der Technik, sondern mentales Problem. Das glaube ich gar nicht mal, dass das an der Technik liegt. Also und es geht auch nicht darum, wie groß oder wie klein der ist oder so. Nee, das ist klar. Das liegt daran überhaupt nicht, aber... Du meinst, da ist eine geistig-seelische Blockade. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen. Mhm. Entweder ich bin einfach zu verkrampft beim Sex oder so. Aber das bist du ja nicht bei anderen sexuellen Praktiken. Nee, das ja nicht. Da bist du ja offensichtlich sehr locker. Ja, bin ich auch, ja. Ich verstehe es eigentlich selber nicht, wie das kommt. Mhm. Und das Thema also hat mich sehr angesprochen, was letzte Woche war, weil... die Freundin von diesem Andreas hatte ja auch noch nie beim Sex einen Orgasmus. Ja. Und also ich meine, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wie man das machen kann jetzt. Also wie man sich sexuell befriedigen kann zum Beispiel. Ne? Gut, aber das ist auch nicht da bei dir das Thema, ne? Das kannst, nee. Das läuft ja alles bei dir. Ja, aber ich finde es halt nur irgendwie schade und klar. Ich irgendwie auch so ein bisschen auf. So, absolut, ja. Deswegen bin ich jetzt, ich kann mich noch nicht so ganz damit abfinden, dass du sagst, es ist ein rein mentales Problem. Wenn ihr das auf andere Art und Weise hinbekommt, wenn du dich fallen lassen kannst bei deinem Freund, kannst du offensichtlich. Das kann ich auch. Du hast den sehr lieb, du findest ihn attraktiv. Da ist eine Leidenschaft, ne? Ist alles da, ist alles wichtig. Ja. So. Und es funktioniert nicht, wenn er in dich eindringt. Nee. Und es liegt nicht daran, dass er das zu schnell macht, dass er es zu plump macht, dass es zu. Nee, also wir haben schon alles probiert. Also wir haben auch schon wirklich viele Stellungen ausprobiert. Mhm. Und langsam und schnell und ganz einfühlsam und so. Und es klappt wirklich nicht. Also ich kann mich da einfach nicht fallen lassen irgendwie. Und es macht mir auch nicht so viel Spaß. So, ne? So, also das heißt, du bist eigentlich sehr davon überzeugt, dass es ein psychologisches Problem ist. Ja, denke ich schon, ja. Und mit dem du nicht so lange rumschlägst und überhaupt keine Ahnung hast, woran es liegen könnte. Mhm. Überhaupt nicht. Nee. Mhm. Ich auch nicht. Nee. Deswegen finde ich, dass da eine Psychologin ran muss. Am besten auch eine Frau. Und ich habe eine Frau hier bei mir im Hintergrund. Deswegen möchte ich gerne, dass du mit der Elke redest. Ja. Fände ich am allerbesten. Ja, könnten wir so machen. Ja. So machen wir das. Du legst einfach auf und Elke ruft dich an. Okay. Und ich hoffe und bin gespannt, was dabei rauskommt und hoffe sehr, dass sie dir irgendwas, einen Tipp geben kann. Ja. Ja? Das hoffe ich auch. Alles Gute. Bitte? Mein Freund ist gerade da. Ah ja, schönen Gruß an den Freund. Ja, mache ich. Tschüss. Alles klar, tschüss. Hanna, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Hanna. Hi, Lungen. Und was geht's bei dir? Ja, ich stecke in einer Krise und zwar weiß ich einfach nicht mehr, wo ich hingehöre und was ich einfach will, also was ich machen will. Ich versuche selbst, also ich bin kein Mensch, der so offen und so viel mit jemandem darüber redet. Was ist denn die Krise? Was löst denn die Krise aus? Das heißt, ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Was meinst du denn? Es ist so, also ich lebe hier, ich bin hier, ich bin vor 10 Jahren von meinen deutschen Pflegeeltern adoptiert worden und bin auch sehr glücklich hier. Mhm. Ja, und dann habe ich aber vor 2 Jahren jemanden kennengelernt. Du sagst von deinen deutschen Pflegeeltern, wo bist du geboren? Ich bin in Bosnien geboren. In Bosnien, ja. Ja. Mhm. Und die sind hier und da habe ich halt vor 2 Jahren jemanden kennengelernt in Bosnien, habe mich wirklich toll verliebt und er ist wirklich der Mensch, in dem ich mein Leben leben möchte. Mhm. Und also in diesen 2 Jahren waren wir sehr oft zusammen, also ich war oft unten und er hier und so hin und her. Nur mein Problem momentan ist, also er war ein paar Monate hier und jetzt fühle ich mich einfach hier unheimlich verlassen, alleine und das verstehe ich, du meinst das sogar wörtlich. Ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Nach Bosnien oder Deutschland? Nein, ich weiß, dass ich hierhin gehöre. Also so. Das hier ist mein Leben, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Ob das hier, was ich tue, das Richtige ist, ob mich einfach das hier mit ihm unten das Richtige wäre. Weil hier studiere ich, hier arbeite ich und... Aber du hast es doch eigentlich gerade selbst beantwortet. Du hast gesagt, hier gehöre ich hin, hier ist meine Heimat. Er fehlt. Er fehlt. Mhm. Und er ist eigentlich das, was mich einfach glücklich macht. Besteht denn nicht die Möglichkeit, dass er ganz nach Deutschland kommt? Nein, also weiß ich nicht. Ich meine, wir können heiraten und dann wäre alles schön und gut. Aber meine Pflegeeltern haben was dagegen. Mein Vater sagt, also er würde mich einfach zerstören. Ich würde da in so ein Abhängigkeitsverhältnis hineingedrängt. Mhm. Ich müsste hier für ihn arbeiten und tun und schaffen. Und das wäre so? Bitte? Das wäre so? Ja, aber es ist ziemlich schwer, dass man, wenn man einfach mit 33 hierhin kommt, einfach hier ein neues Leben anfängt. Mhm. Und also das heißt, deine Eltern, deine Pflegeeltern haben nicht so eine gute Meinung von ihm? Nein. Mhm. Und würden das gar nicht begrüßen, wenn du dich dann darauf einlassen willst, obwohl du 23 Jahre bist und eigentlich dein... Nein, aber ich habe noch wirklich sehr, sehr enges Verhältnis mit meinen Pflegeeltern. Das möchte ich auch auf gar keinen Fall zerstören. So, Hanna, jetzt hörst du die Musik im Hintergrund. Ja. Zeichen, dass diese Sendung vorbei ist. Ja. Aber wir sind ja noch gar nicht fertig mit dem Gespräch. Ja. Das heißt, du legst bitte jetzt mal auf und wir rufen gleich nach 2 Uhr bei dir nochmal an. Danke. Okay, bis gleich. Ja. Tschüss. In der Technik. Heute Nacht Jens Diegel und morgen heißt unser Thema Weinen. Ich möchte gerne mit euch übers Weinen reden. Wann ihr das letzte Mal geweint habt, zu welchen Anlässen ihr weint, ob ihr so nah ans Wasser gebaut seid oder ob ihr vielleicht nicht weinen könnt. Und wenn ihr nicht weinen könnt, warum? Thema morgen Weinen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und ab 0 Uhr könnt ihr uns hier immer schon erreichen unter der bekannten Telefonnummer. Ich wünsche eine gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Tschüss.